Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 19. Juni 1789. Dass wir bei dir wohnen können, ist vortrefflich. Mehr als zwei Zimmer brauchen wir nicht, welches auch Stube und Kammer sein kann. Dorchen schläft bei der Magd mit dem Kinde. Für Gottlieb findet sich wohl noch ein Kämmerchen. Erkundige dich nur hübsch vorher, ob du wirklich auch die Betten bekommen kannst. Ich will sehen, wie du als Hausvater dich benehmen wirst. Mir ist es überhaupt, auch ohne Rücksicht auf dich, lieber in Jena uns häuslich niederzulassen und nur eine Exkursion nach Weimar zu machen. Mit Reinhold und Hufeland habe ich mehr zu reden als mit irgendjemand in Weimar. Außer Wieland und Bode rechne ich in Weimar auf niemand. Und vielleicht sehe ich Bode noch in Leipzig, weil er mit der Frau von Recke sich dort hat treffen wollen und diese zu Ende des Julius nach Leipzig kommt. Was es sonst in Weimar für mich Interessantes geben kann, Frau von Kalb, Goethe, Herder etc., ist mir nicht zuverlässig genug, um von dem, was ich in Jena zu erwarten habe, viel dafür aufzuopfern. Bei Frau von Kalb fürchte ich eine gespannte Situation und gegenseitige Verlegenheit. Bei Goethen und Herdern möchte ich gern allen Schein von Zudringlichkeit vermeiden, und ich sehe nicht recht, wie ich auf gute Art mit ihnen genauer bekannt werden kann, und bei einem viertelstündigen Besuch kommt nichts heraus. Überdem muss ich mich in Weimar in Acht nehmen, dass mir mein teurer Herr Vetter nicht auf dem Halse liegt. Von Huber habe ich noch keine Antwort, ob er kommen kann. Über die heilige Fünf wird sich mündlich vieles besprechen lassen. Minna und Huber bleiben sich gleich und berechtigen uns zu den größten Hoffnungen für die Zukunft. Aber an D. fange ich an zu verzweifeln. Ihre Seele scheint gar zu sehr von prosaischer Natur zu sein, doch hierüber mündlich. An Wieland würde ich schon geschrieben haben, wenn ich nicht gern eine Arbeit hätte beilegen wollen. Jetzt hoffe ich bald, mit etwas fertig zu werden. Philosophische Rezensionen wären eigentlich sehr nach meinem Geschmack, doch fühle ich mich wirklich nicht genug dazu vorbereitet. Ich werde mit Reinhold darüber sprechen und einstweilen noch tüchtig in der Kantschen Philosophie studieren, um meine Zweifel und Einwendungen besonders bei der praktischen Philosophie ihm ausführlich mitteilen zu können. Zum ferneren guten Erfolg deiner Vorlesungen meinen herzlichen Glückwunsch. Sei nicht zu ängstlich in der Vorbereitung. Etwas Scharlanterie würde dir gut zustatten kommen, wenigstens um die Lücken zu verkleistern, die du jetzt nur mit vielem Aufwand von Zeit und Mühe ausfüllen kannst. Nach den englischen Memoir habe ich gesucht, aber von Eltern als Clarendon über Karl den Ersten nichts gefunden, als Annalisten, die man bloß exzerpieren müsste, eine Arbeit, die als Geldspekulation zu mühsam ist. Aus den Zeiten der Elisabeth hoffe ich noch etwas zu finden, das aber doch nicht für den ersten Teil zu brauchen sein würde. Vor dem 15. Juli reisen wir nicht. Die bestimmte Zeit schreibe ich dir noch. Lebe wohl, M&D grüßen, Körner.